Erster, du sollst die Stiftshütte aus 10 Teppichen bauen. Diese Teppiche sollen aus feinem Leinen und farbiger Wolle, blau, rot und karmesinrot, sein und mit Cherubim verziert werden, die ein geschickter Handwerker macht. Zweiter, jeder dieser Teppiche soll eine bestimmte Länge und Breite haben, und alle Teppiche müssen genau gleich groß sein. Dritter, 5 Teppiche sollen zu einem großen Stück verbunden werden, und die anderen 5 Teppiche ebenfalls. Vierter, an den Rändern der äußersten Teppiche, die zu den beiden großen Stücken gehören, sollst du Schleifen aus blauem Purpur anbringen. Fünfter, du sollst 50 Schleifen an den Rand des einen Teppichs machen und 50 Schleifen an den Rand des anderen Teppichs, damit sie genau gegenüberliegen. Sechster, dann sollst du 50 goldene Haken herstellen und die Teppiche damit verbinden, sodass die Stiftshütte ein einziges, großes Zelt bildet. Siebter, du sollst auch 11 Teppiche aus Ziegenhaar machen, die als Zeltdach über der Stiftshütte liegen sollen. Achter, jeder dieser 11 Teppiche soll eine bestimmte Länge und Breite haben, und alle müssen gleich groß sein. Neunter, 5 dieser Teppiche sollst du zu einem Stück verbinden und die anderen 6 ebenfalls. Den 6. Teppich sollst du vorne am Zelt doppelt legen. Zehnter, an den Rändern der äußersten Teppiche der beiden großen Stücke sollst du jeweils 50 Schleifen anbringen. Elfter, du sollst 50 Haken aus Bronze herstellen und sie durch die Schleifen ziehen, um das Zeltdach zu verbinden, damit es ein einziges Stück wird. Zwölfter, der überhängende Teil der Zeltteppiche soll auf der Rückseite der Stiftshütte herunterhängen. 13. Was an den Zeltteppichen zu lang ist, soll auf beiden Längsseiten der Stiftshütte herunterhängen und diese bedecken. 14. Danach sollst du eine weitere Abdeckung für das Zeltdach machen, zuerst aus rot gefärbten Widderfellen und darüber noch eine Abdeckung aus feinen Tierhäuten. 15. Du sollst auch aufrechte Bretter aus Akazienholz für die Wände der Stiftshütte herstellen. 16. Jedes Brett soll eine bestimmte Länge und Breite haben. 17. Jedes Brett soll unten 2 Zapfen haben, die miteinander verbunden sind. So sollst du alle Bretter für die Stiftshütte machen. 18. Für die Südseite der Stiftshütte sollst du 20 Bretter anfertigen. 19. Unter diese 20 Bretter sollst du 40 silberne Füße setzen, jeweils 2 Füße unter jedes Brett für dessen Zapfen. 20. Für die Nordseite der Stiftshütte sollst du ebenfalls 20 Bretter machen. 21. Auch diese Bretter sollen 40 silberne Füße haben, jeweils 2 Füße unter jedem Brett. 22. Für die Rückseite der Stiftshütte, die nach Westen zeigt, sollst du 6 Bretter herstellen. 23. Für die Ecken der Stiftshütte an der Rückseite sollst du 2 spezielle Bretter machen. Diese Bretter sollen unten und oben doppelt sein, um sie mit einem Ring zu verbinden. 24. Beide Bretter sollen so gebaut sein, dass sie die beiden Ecken bilden. 25. Insgesamt sind das 8 Bretter für die Rückseite, die 16 silberne Füße haben, jeweils 2 Füße unter jedem Brett. 26. Du sollst auch 5 Riegel aus Akazienholz für die Bretter der einen Längsseite der Stiftshütte anfertigen. 27. Dann 5 Riegel für die Bretter der anderen Längsseite und 5 Riegel für die Bretter der Rückseite, die nach Westen zeigt. 28. Der mittlere Riegel soll durch die Mitte der Bretter von einem Ende zum anderen gehen. 29. Du sollst die Bretter mit Gold überziehen. Auch die Ringe, in die die Riegel kommen, sollen aus Gold sein, und die Riegel selbst sollst du ebenfalls mit Gold überziehen. 30. Du sollst die Stiftshütte genauso aufbauen, wie es dir auf dem Berg gezeigt wurde. 31. Du sollst auch einen Vorhang aus feinem Leinen und farbiger Wolle, blau, rot und karmesinrot, machen. Dieser Vorhang soll von einem geschickten Handwerker mit Cherubim verziert werden. 32. Befestige diesen Vorhang an 4 Säulen aus Akazienholz, die mit Gold überzogen sind. Diese Säulen sollen goldene Haken haben und auf 4 silbernen Füßen stehen. 33. Der Vorhang soll unter den Haken hängen. Hinter diesen Vorhang sollst du die Bundeslade stellen, die die Gesetzestafeln enthält. So trennt der Vorhang den heiligen Bereich vom Allerheiligsten. 34. Die Deckplatte sollst du auf die Bundeslade im Allerheiligsten legen. 35. Den Tisch sollst du außerhalb des Vorhangs aufstellen, auf die Nordseite der Stiftshütte. Den Leuchter sollst du gegenüber dem Tisch auf die Südseite stellen. 36. Du sollst auch einen Vorhang für den Eingang des Zeltes machen. Er soll aus feinem Leinen und farbiger Wolle, blau, rot und karmesinrot, sein und kunstvoll gewebt werden. 37. Für diesen Eingangsvorhang sollst du 5 Säulen aus Akazienholz herstellen und sie mit Gold überziehen. Die Haken für den Vorhang sollen aus Gold sein, und du sollst 5 Füße aus Bronze für die Säulen gießen.